Eines stört dem Pumuckl immer wieder besonders, dass er mucksmäuschenstille sein muss, wenn ein Kunde oder sonst jemand in Meister Eders Werkstatt ist. Es kommt nämlich oft vor, dass der kleine Kobold ausgerechnet dann etwas ganz besonders Wichtiges zu sagen hätte. Erst neulich war wieder so ein Fall. Der Herr Gruber war da gewesen, und erst als der Kunde weggegangen war, sah der Meister Eder den stehengelassenen Regenschirm in der Ecke an der Wand lehnen. Ach, jetzt hat der Herr Gruber wieder seinen Schirm stehen lassen, und ich darf ihm den wieder nachtragen. Pumuckl, hättest den Schirm nicht umfallen lassen können, damit wir drauf aufmerksam werden. Ja, das hätte ich schon können, aber woher soll ich denn wissen, ob ich das darf? Na, plötzlich ist der dumme Schirm kaputt, wenn ich ihn umwerfe. Geh zu, ein Schirm ist doch kein Blumentopf. Und ein Pumuckl ist kein Schirmeumwerfer. Ja, dann hättest du mich doch irgendwie anders drauf aufmerksam machen können. Ja, wie denn? Wenn ich dich zwicke, dann sagst du au. Aber denkst doch deshalb noch lange nicht an den Schirm. Und wenn ich den Herrn Gruber, also dem Herrn Gruber die Schuhbänder aufziehe, dann denkt er ja auch nicht an den Schirm. Und wenn ich die Nagelschachtel herunterwerfe, denken alle nur an Nägel und überhaupt nicht an Schirme. Und das gebe ich ja zu, aber... Ja, also wenn ich zum Beispiel laut Achtung Schirm gerufen hätte, dann wäre der Herr Gruber vor Schreck umgefallen und nicht der Schirm. Und dann wäre das ja auch wieder falsch gewesen. Du dir das alles überlegt hast und dass du bloß aus lauter Rücksicht bestehst. Nicht aus lauter, aber aus viel Rücksicht. Ja. Ich bin nämlich ein Rücksichtspumuckl. Jawohl, ich will oft was sagen, wenn Leute da sind. Weißt du, was sehr Wichtiges will ich oft sagen. Aber ich schweige... Jawohl, ich schweige wie ein Goldfisch. Dafür redst nachher umso mehr. Ja, soll ich denn reden, wenn jemand da ist? Nein, um Himmels Willen. Also was soll ich tun, wenn wieder Schirme stehen bleiben oder sonst irgendwas Wichtiges passiert? Ja, hast schon recht, tu nix. Das ist mir bloß so rausgerutscht. Heute Nachmittag muss ich sowieso in die Friedenstraße, da bringe ich den Schirm den Herrn Gruber vorbei. Ja, weißt du, vielleicht sollte ich das nächste Mal piepsen, also so, piep. Okay. Einmal piepsen heißt Schirm, piep. Zweimal piepsen heißt Hut, piep, piep. Und das hier, piep, piep, piep. Das heißt Schirm und Hut. Aber okay, das ist doch Unsinn, Pumuckl. Abgesehen davon, dass das so oft nicht vorkommt, fällt doch so eine Piepserei auf. Wir könnten höchstens irgendeinen anderen unauffälligen Laut ausmachen, der Achtung heißt. Und dann sehe ich schon selber, was los ist. Einen Laut, der Achtung heißt, wenn fremde Leute dabei sind. Ja, oder gib Obacht, kann es auch heißen. Kannst einen lauten Laut. Ja, so vielleicht. Aber um Gottes Willen, da fallen ja alle voll schreck um, nicht so laut. So. Ja, dann vielleicht so. Okay, das ist doch alles zu auffällig. Fragt doch jeder, was war denn das jetzt? Ja. Nein, das müsste ein Laut sein, bei dem sich außer mir keiner was denkt. Irgendwas, was ein ganz alltäglicher Laut ist. Ja, ein alter, also Husten vielleicht so. Ja, das wäre schon besser. Ja, bloß fragt mich dann jeder, ob ich erkältet bin. Du und ui, jetzt habe ich eine Idee. Wenn ich belle, einfach, weißt du, wie ein Hund belle, bellen. Da kriegt keiner einen Schrecken, weil ja immer irgendwelche Hunde bellen. So. Und es kann dich auch niemand fragen, ob du ein Hund bist. Na, das und nicht, überhaupt, Hund ist immer gut. Alle Leute sind sehr lieb zu Hunden. Also, ich belle. Ja, es ist aber ein ganz kreislicher Köter, den du danach machst. Ja, das ist ein ganz wilder. Aber wenn du bloß einmal kurz bellst, das ging schon. Also, das heißt also, Achtung, gib Obacht und sowas. Ja, aber nur, gell, wenn was Wichtiges los ist. Ja, nur wenn was... Nicht, dass du jetzt dauernd bellst, wenn Kunden in der Werkstatt Nein, sind. Nein, nur wenn es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und du, das wird sehr schön. Das wird eine neue Pumuckl-Sprache. Ja. Eine Pumuckl-Bell-Sprache. Eine Meister Eder drauf und drauf aufmerksam mache Pumuckl-Bell-Sprache. Meister Eder, schau, dein Pumuckl bellt wau. Ja. Er bellt, wenn etwas los ist, weil er im Bellen groß ist. Ja. Der Pumuckl ist schlau, drum bellt er wau, wau, wau. Ja. Dem Pumuckl wäre es am liebsten gewesen, wenn jetzt gleich viele Kunden in die Werkstatt gekommen wären, die alle etwas stehen oder liegen ließen, damit er hätte bellen können. Aber leider kam ausgerechnet an diesem Vormittag kein Mensch. Und mittags kam auch niemand. Der Pumuckl wurde ganz zappelig. Da musste er sich eben eine andere Gelegenheit suchen, um das mit dem Bellen auszuprobieren. Und diese Gelegenheit ergab sich, als der Meister Eder nach dem Essen in den Laden von Frau Meier ging, um sich Zigaretten und Wurst zu holen. Der Pumuckl hüpfte einfach hinter ihm drein und schlüpfte mit in den Laden. Und was darf's denn sein, Herr Eder? Ein Packerl Zigaretten, ja, und eine Wurst. Ja, was nehme ich denn da gleich? Vielleicht ein bisschen von der Leberwurst, da, die sieht gut aus. Ja, und wie viel darf's denn sein? Na ja, 100 oder 150 Gramm oder sowas. Das stückelt halt da, nicht? Ist das so recht? Ja, so ist's recht. Ja, was war denn jetzt das? Haben Sie einen Hund mit reingebracht? Nein, ich hab keinen Hund. Ja, aber da hat's doch grad bellt, Herrin. Bellt? Ja? Das wird von draußen kommen sein. Na, das war da, Herrin. Na, da werden Sie sich getäuscht haben. Das war bloß... Herrschaff, gib mir Ruhe jetzt. Haben Sie doch einen Hund dabei? Woher soll ich denn plötzlich einen Hund haben? Sie wissen doch, dass ich keinen hab. Sowas. Ich glaube, das ist der Boden, der so tut. Na, jetzt verzeihen Sie mir nichts, das war schon ein Hund. Aber nein, ich hab's. Da liegt der Markstück am Boden. Das war's, warum er... Ich meine, drum hat er so gescheppert. Aber Herr Eder, das hat doch nicht gescheppert, sondern gebellt. Schon, aber das Makel wird mir runtergefallen sein oder vielleicht ist es auch da gelegen. Ich weiß nicht, jedenfalls, was macht's denn? Wissen Sie, ich hab's eilig, ich muss... Das Makel hat doch nichts mit dem Bellen zu tun. Doch, das heißt schon, da haben's die Mark. Freilich... Vielleicht ist es von einem Kunden und jetzt sagen Sie mal, was meine Zeit kostet, bitteschön. 2 Mark. 2 Mark, ja, das kann ich gerade recht machen. So. Also, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, der bellt schon wieder. Aber das kommt doch von draußen. Ich hab's doch gleich gesagt, von der Straße ist gekommen, das Bellen. Dass ich mich jetzt da so verheert hab. Also, ich hätte geschworen, dass da Herrin bellt hat. Ich glaube, ich muss doch einmal zum Ohrenarzt gehen. Der Meister Eder war froh, als er mit seinem bellenden Kobold wieder auf der Straße war. Er war doch recht in Verlegenheit gewesen. Der Pumuckl dagegen war sehr zufrieden. Er hüpfte vor dem Meister Eder her, und weil gerade weit und breit kein Mensch zu sehen war, redete er, statt zu bellen. Bin der beste Hund von allen Hunden, hab eine ganze Mark gefunden. Ja, schon, aber weißt, in Verlegenheit hast du mich jetzt schon gebracht. War die Mark eigentlich von mir? Das weiß ich nicht, die ist auf dem Boden gelegen, aber das war doch richtig, dass ich gebellt habe. Also so wichtig war es auch nicht. Aber ich gebe zu, dass du das nicht wissen kannst. Ja, aber Geld ist doch noch viel wichtiger als ein Regenschirm. Bellen ist eine gute Erfindung von dem Pumuckl. Ja, aber das Bellen hast du auch nicht gerade erfunden, aber halt sehr still. Davon kommt gerade der Herr Direktor Weiß. Das ist ein alter Kunde von mir. Bell nicht, Pumuckl. Das ist ein feiner Herr. Ja, aber außerdem hat er selber einen Dackel dabei. Schau. Ja, ich belle ja nicht wie ein Dackel, sondern wie ein Pumuckl. Außerdem belle ich nur, wenn es nötig ist. Daran können mich aber dann auch nicht die feinsten Herren der Welt hindern. Ja, still jetzt, bitteschön. Ja, grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Herr Weiß. Wie geht's Ihnen denn dabei? Ja, danke schön, ich bin zufrieden. Aber lass uns doch bitteschön den Hand schauen. Nein, ich freue mich doch, dass ich Ihnen triff, Herr Eder. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Herr Weiß. Sie haben da meinen alten Bauernschrank mit so viel Sachverständnis renoviert. Ja. Sei schlau, Udi. Mein Dackel kann's einfach nicht leihen, wenn ich auf der Straße ein bisschen stehen bleibe. Ach so, ja. Benimm dich doch, Udi. Also mit so viel Sachverständnis haben Sie mein Möbelstück hergerichtet. Was suchst du denn, Herr Eder? Ja, ich schaue, ob Sie nicht was verloren haben. Ein Schirm oder sowas. Ja, wieso soll ich plötzlich was verloren haben? Ja, weil es bald hat. Mei, wollte ich bald nicht, wenn ich was verliere. Schön wär's ja. Ich verliere nicht mehr da und was. Ja, dann habe ich doch richtig gehört. Sie müssen was verloren haben. Nein, Sie haben falsch gehört. Ich hab nichts verloren. Ja, ich verstehe Sie schon, aber... Aber ich sehe nichts. Na, da könnte man doch sicher mit einer stärkeren Brille nachhelfen, aber oder? Nein, das liegt doch nicht an der Brille. Ja, Herrschaftszeiten, gib doch jetzt eine Ruhe, wenn gar nichts los ist. Die so nervös sind schon, Herr Eder, gell? Ein Hund war nichts für einer. Die haben nämlich andauernd was zum Beulen. Nein, ja, schon, aber es geht gar nicht gegen Ihren Hund. Bloß ich möchte bloß wissen, warum er bellt. Weil er nicht will, dass ich auf der Straße stehen bleibe. Aber na, jetzt hab ich's, weil sie den Handschuhen fallen lassen und selber draufstehen. Drum hab ich's auch nicht sehen können. Ja, tatsächlich. Ein braver Waldipurli, ein ganz braver. Das hätte ich jetzt gar nicht bemerkt. Bist ein ganz gutes Hundel, gell? Hast du den Handschuh vom Herrli gekriegt? Ja, dann ist ja alles gut, ja. Ja, ich muss jetzt schleunigst weiter, Herr Eder. Hat mich sehr gefreut, gell? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Herr Weiß. Ach, also weißt, Pumuckl, das mit dem Bellen... Also wenn der Pumuckl nicht wäre, dann müsstest du jetzt auch noch die Handschuhe nachtragen, jawohl. Aber ein dummer Hund wird gelobt und über einen gescheiten Pumuckl, da wird nur gesäuft. Ja, ja, ist ja schon gut, Pumuckl, ich sag ja nix bloß. Und überhaupt habe ich Hunger. Bellen macht nämlich sehr hungrig. Ja, ich habe ja die Wurst schon in der Tasche, mir ging gleich heim. Ich will aber gar keine Wurst, ich will Schokolade haben. Bellen macht nämlich Schokoladenhunger. Ach, wo geh? Bellen macht auch keinen anderen Hunger. Das kannst du doch überhaupt nicht wissen, weil du ja noch nie gebellt hast. Schon, aber Hunde, die immer bellen, haben bloß Hunger auf eine Wurst und nie auf Schokolade. Ja, ja, aber Kobolde, die bellen, haben Schokoladehunger. Das ist eben der Unterschied. Oh, okay. Da ist ein Schokoladegeschäft. Komm schnell hinein und kauf für deinen Pumuckl Schokolade. Du, ich hab jetzt keine Zeit. Du musst nicht alles haben, was du dir einbildest. Wenn du nicht gleich stehen bleibst, dann belle ich. Ja, von mir aus. Ich belle, dass alle Leute zusammenlaufen. Sollen's? Ich geh weiter. Nein. Ja. Nein. Bist ruhig. Nein. Du, ich lass mich nicht erpressen. Die Leute schauen schon, hör doch auf. Sollen sie doch schauen. Sollen sie sehen, dass du kein Herz hast für arme Pumuckl-Hunde. Du bist doch unsichtbar. Das nützt dir doch gar nichts. Hör auf. Wenn du Schokolade... Jetzt erst richtig. Da kommen Leute. Ist denn der Hund, der da so bellt? Ich höre es auch schon die ganze Zeit. Aber ich sehe ihn nirgends. Vielleicht kommt es aus einer Wohnung. Nein, nein. Aus einer Wohnung kommt das nicht. Das muss aus dem Keller gekommen sein. Jetzt hat's wieder aufgehört. Ja. Ja. Ja, freilich kommt das aus dem Keller. Ich hab's ja gleich gesagt, es kommt aus dem Keller. Ja, jetzt kommt's ganz deutlich von da unten raus. Komisch. Zuerst hat's so klungen, als käme's irgendwo von der Straße her. Mhm, ja. Aber jetzt höre ich's auch ganz deutlich aus dem Keller. Sag ich doch. Aus dem offenen Kellerfenster da. Mei, und wie es jammert, das arme Tier. Es tut einem gleich leid, ja. Nicht? Also ich glaube, da muss man doch was tun, nicht? Ja. Vielleicht ist der Hund durch das Kellerfenster runtergefallen. Wenn man bloß wüsste, wem der Keller gehört. Da müssen wir zum Hausmeister. Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische, aber ich glaube, das braucht's nicht. Ja, und warum nicht? Ja. Weil, bis Sie in den Keller kommen, ist der Hund ja lang nicht mehr drunten. Woher wollen Sie denn das wissen? Da hören's, da fängt er wieder an. Und wir jault. Also ich gehe zum Hausmeister. Jawohl, wir gehen. Alle drei. Nein, nein, lassen Sie das. Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Können Sie das mit anhören? Wir nicht. Die Leute hatten ganz richtig geraten. Der Pumuckl bellte wirklich aus dem Keller. Er war dort hinuntergesprungen, weil er Bellen aus dem Keller wirkungsvoller fand. Und weil er Herrn Eders finsteres Gesicht nicht sehen wollte. Die Frau ging tatsächlich zum Hausmeister, doch der war nicht zu Hause. Sie kam wieder zurück. Inzwischen waren immer mehr Leute stehen geblieben und der Meister Eder wurde immer bestürzter. Am liebsten wäre er einfach weggegangen, aber das Gefühl, dass er da irgendwie noch eingreifen müsste, hielt ihn zurück. Also, meine Damen, das kann sich nur um einen kleinen Hund handeln, dem Bellen nach. Ich schätze... Das ist ein Fuchser. Nein, das ist ein Dackel. Jetzt ist wieder ruhig. Ich glaube, das arme Viecherl kann nimmer. Aber da muss doch was geschehen. Ja, wenn der Hausmeister nicht da ist, da gibt's nur eins, die Feuerwehr holen. Ja, das ist eine Idee, die Feuerwehr. Aber gehören's doch auf, Sie können doch nicht die Feuerwehr holen. Warum denn nicht? Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Feuerwehr sogar ein Eichkätzchen gerettet hat. Ein Eichkätzchen? Eichkätzchen ist doch ganz was anderes. Ja, wieso denn? Ich verstehe sie nicht. Sie waren doch schon vorher der Herr, der nicht einmal wollte, dass ich zum Hausmeister gehe. Wer sind Sie denn eigentlich? Es gibt eben Leute, die haben überhaupt kein Herz. Okay, ich find's einfach nicht richtig, wenn man die Feuerwehr ganz umsonst holt. Da, was heißt da umsonst? Das ist doch nicht umsonst, wenn man ein Tier rettet. Ich bin dafür, dass wir die Feuerwehr holen. Also machen's, was sie wollen, aber ich sag Ihnen, es ist umsonst. Ja, also sollen wir die Feuerwehr? Nein, wir holen's jetzt. Wir holen die Feuerwehr. Ich telefoniere nach der Feuerwehr. Bitteschön, tun's das nicht. Irgendwem muss doch der Keller gehören. Ich läut bei irgendjemand, dass er mit mir in den Keller geht. Möcht wissen, was Sie gegen die Feuerwehr haben. Ich hab gar nichts gegen die Feuerwehr, aber die hat doch was anderes zu tun, als umsonst in der Gegend herumzufahren. Um umsonst. Sie immer mit Ihrem umsonst? Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Da hören's doch. Mhm. Aber wenn ich so recht überlege, hat der Herr schon recht. Jawohl, wieso? Der Was? Herr hat recht. Er soll zuerst jemanden vom Haus rausleiten. Jawohl, eben. Na, vielleicht doch. Also, ich weiß. Der Meister Eder klingelte also an irgendeiner Glocke im ersten Stock des Hauses. Und tatsächlich summte der elektrische Türöffner. Der Herr Eder lief schnell die Treppe hinauf und sagte zu dem Mann, der dort wartend unter der Tür stand: Entschuldigen Sie, gehört Ihnen ein Kellerabseil in dem Haus? Ja. Wissen Sie, aus dem Keller bellt ein Hund raus. Die Leute auf der Straße regen sich schon auf. Ein Hund? Ja. In meinem Keller? Ja, das ja. Ist wohl kaum möglich. Ja, ob er in Ihrem Keller ist oder in einem anderen, das weiß ich nicht. Aber der Hausmeister ist nicht da und da habe ich mir gedacht, wenn Sie mich vielleicht in den Keller reinlassen täten. Ja, ich kann Ihnen doch nicht einfach die Kellerschlüssel aushändigen. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, ich stehle Ihnen nichts. Ich möchte nur wegen dem Hund, nicht? Also gut, ich gehe mit Ihnen runter. Ja, aber das braucht's nicht. Das kann ich schon allein. Nein, ich komme schon mit. Ja, ich weiß natürlich nicht sicher, ob wir den Hund finden. Ja, also wenn er wirklich im Keller bellt, dann werden wir ihn auch finden. Kommen Sie bitte. Ich höre aber gar nichts mehr. Ja, dann hat er halt vorübergehend aufgehört. Das tut er öfter. Wahrscheinlich geht ihm zwischendurch der Schnaufer aus, wissen Sie? Sehr seltsam, das Ganze. So, und wo ist nun Ihr Hund? Ich höre nichts. Ja, jetzt höre ich auch nichts. Hallo? Mir scheint das Ganze nicht recht geheuer. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich in Wirklichkeit hier? Ja, den Hund rausholen. Nirgendwo ist hier ein Hund. Oder sehen Sie vielleicht einen? Nein, ich sehe ihn nicht. Das kommt daher, weil Sie dabei sind. Allein wenn ich wäre, könnte ich ihn sehen. Lieber Mann, alles, was Sie reden, kommt mir äußerst verdächtig vor. Sie kommen, fordern den Kellerschlüssel, wollen unbedingt allein im Keller sein, sagen, hier wäre ein Hund. Ja, natürlich ist nirgends ein Hund. Ja, ich gebe ja zu, dass Ihnen das seltsam vorkommen muss. Es ist ja auch komisch, aber wenn ich Ihnen sage, dass ich einen Kobold suche, dann glauben Sie mir es ja auch nicht, oder? Ach, reden Sie doch keinen Unsinn. Ja, das ist zwar kein Unsinn, aber ich verstehe Sie. Ich möchte ja bloß nicht, dass die Leute draußen die Feuerwehr holen, wo doch gar kein Hund da ist. Tja, aber Sie sagten doch eben... Ja, schon, aber das hat nicht gestimmt. Ich muss nur in den Keller, weil ich ihm das Bellen verbieten muss. Aber es ist doch kein Hund hier. Nein, aber ein Kobold. Pumuckl, wenn du noch herunten bist, dann kommst du jetzt sofort raus. Das ist ein Wahnsinniger. Ich verständige die Polizei. Gehen Sie sofort aus dem Keller. Aber nein, wer weiß, was er sonst noch anstellt. Wer? Der Pumuckl. Ist das Ihr Hund? Nein, das ist kein Hund. Ich habe Ihnen doch schon gesagt. Also, das ist zu viel. Sie bleiben hier im Keller und ich hole die Polizei. Na, geh. Rühren Sie sich nicht. Ich habe einen Holzscheit in der Hand. Na gut, das will ich. Rühren, schlage ich zu. Ach, stehen bleiben. Na. Bleiben Sie ja stehen. Ja, bleiben Sie doch da. Ich rühre mir ja gar nichts. Ich tue Ihnen doch überhaupt nichts. Hallo. Ach, jetzt habe ich die Bescherung. Zugesperrt oder die Kellertür auch noch. Jetzt bin ich eingesperrt. Oh mein, was sag ich denn jetzt bloß, wenn die Polizei kommt? Pumuckl! Ja, ich bin da. Also, wenn du nicht so klein wärst, dann hätte ich dich jetzt durchhauen. Das war doch bloß ein Spaß, wie die Leute alle gedacht haben, ich bin ein armer Hund und habe so Mitleid gehabt. Ja, und jetzt kommt die Polizei und verhaftet mich. Ich weiß gar nicht, was ich zur Polizei dann jetzt sagen soll. Kannst du wirklich hier nicht mehr raus? Na, woher denn? Der Mann hat ja die Kellertür hinter sich zugesperrt. Ja, aber ich kann raus. Ich kann ja raus zum Kellerfenster. Das nützt mir wenig. Doch, das nützt. Ich sause dem Mann nach und lass mich nur machen. Ich bin gleich wieder da. Draußen stand der Mann, der die Polizei holen wollte, bei den Leuten, die ihm bestätigten, dass wirklich ein Hund gesucht wurde. Der Mann beteuerte, dass ganz bestimmt kein Hund, dafür aber ein Verrückter im Keller sei, und den hätte er eingesperrt. Darüber gerieten die Leute in eine so hitzige Debatte, dass niemand einen kleinen Schlüssel bemerkte, der lautlos aus der Tasche des Mannes auf dem Boden hüpfte und im Kellerfenster verschwand. Die großen Ohren vom Pumuckl waren ganz rot vor Eifer, als er dem Meister Eder den Schlüssel gab. Da, schau, was ich hab! Ja, woher hast denn du den Schlüssel? Ja, unsichtbar am Hosenbein hinaufgeklettert, unsichtbar in die Tasche gelangt. Aber Pumuckl, das darf man doch nicht. Das ist ja Taschendiebstahl. Nein, der Diebstahl ist, wenn man etwas wegnimmt, ist aber nicht weggenommen, sondern ist bloß ganz kurz ausgeliehen. Ach so. Nur so lange, bis du aus dem Keller bist. Ja, aber... Ja, du lässt ihn in der Kellertür stecken, dann meint der Mann, Er hat vergessen, ihn abzuziehen. Mhm. Ja. Ja, ja, schon. Ja. Schon, aber ich kann doch nicht wie ein Geist einfach auf der Straße erscheinen. Was sag ich denn bloß? Ja, du sagst, dass du Hokuspokus herausgekommen bist. Ja, geh zu. Dann sag eben, dass die Türe nicht abgesperrt war. Ja, und was ist mit dem Hund, den ich gesucht habe und der doch nicht da ist? Der Hund? Der Hund ist doch da. Den trägst du auf dem Arm hinaus. Ach, Schmarrn, sieht doch niemand, wenn ich dich auf dem Arm hinaustrag. Mich? Aber Ivo, du wirst einen echten Hund tragen, weil ich dir mit Hilfe von der Wurst einen echten Hund bringen werde. Ja, da bin ich gespannt. Du hast doch Wurst gekauft. Ja. Gib sie mich jetzt mal schnell her. Ja. Ich komme mit dem Hund ins Treppenhaus, gehe inzwischen rauf und öffne die Haustür einen Spalt. Hui! Und wisst ihr, was der Pumuckl getan hat? Er ist mit der Wurst auf die Straße gehüpft und wie der Blitz zu einem Dackel gesaust, der gerade auf der Straße herumschnupperte. Dem hatte die Wurst vor die Nase gehalten. Doch als der Hund danach schnappen wollte, hüpfte und sprang die Wurst davon, als wäre sie ein Gummiball. Sie hüpfte durch den Türspalt zum Meister Eder, der Hund hinterdrein. Als der Herr Eder das sah, musste er hell auflachen. Er nahm den Dackel auf den Arm und trat hinaus auf die Straße. Ja, da kommt ja der Herr. Ja, das ist er. Mit dem Hund. Jawohl, das ist er. Ja, aber ich habe diesen Herrn doch in den Keller gesperrt. Also jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich verrückt oder der. Ich bin ganz normal. Ihr Kellerschlüssel steckt übrigens an der Kellertür. Holen's ihn gleich, damit ihn niemand wegnimmt. Da ist ja das liebe Hundel. Hat er sich wehgetan? Ach, woher gar nicht. Das ist so ein nettes Dackel. Ma, wie bist denn du in den Keller reingekommen? Wo war er denn gesteckt? Er soll verlaufen haben, ne? Gehört da wohl jemand im Haus? Aber nein, bei uns im Haus hat niemand einen Dackel. Das weiß ich sicher. Wenn er niemand gehört, dann muss man ihn zur Polizei bringen. Ja, zur Polizei. Ja, der Herr, der mich in den Keller gesperrt hat, der wollte sowieso zur Polizei gehen. So, da haben sie jetzt den Hund. Und jetzt gehen sie schnell damit zur Polizei. Damit sie den Weg nicht umsonst machen. Und die Feuerwehr brauchen sie auch nicht mehr zu holen. Ja, okay, Dackel. Jetzt bist du froh, dass du wieder heraus bist. Hat dich das brave Herrle rausgeholt. Also das Bellen, das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. So kam's, dass alle Leute sehr zufrieden waren. Nur der Herr aus dem ersten Stock, dem der Meister Eder den Dackel in den Arm gedrückt hatte, der stand da und wusste nicht, wie ihm geschah. Aber auf die Polizei ist er doch nicht gegangen. Der Dackel hatte nämlich sein Frauchen auf der anderen Straßenseite erspäht und ist dem Herrn einfach aus dem Arm gesprungen und davongelaufen. Der Meister Eder aber und sein Pumuckl sind einigermaßen erschöpft in der Werkstatt angekommen. Also, weißt, Pumuckl, das mit dem Bellen, das lass in Zukunft lieber sein. Mir langt's, wenn du dich nur bemerkbar machst, wenn ich allein mit dir bin. Das ist schade. Du musst eben alle Schirme allen Kunden nachtragen, wie den da. Jäckerl, ja, der steht ja noch da. Aber ich habe jetzt erst einmal Hunger. Ich auch. Einen riesigen Schokolade. Nein, lieber einen Wursthunger. Ja, aber die Wurst hat doch der Hund gefressen. Oh, Stauden, Busch und Hollerbaum. Was machen wir denn jetzt? Ja, noch einmal eine kaufen. Aber diesmal bleibst du daheim, gell? Oh, entschuldige. Ich wollte ja nicht mehr. Also, weißt du, das Bellen, das kann man sich so richtig angewöhnen.